Cortil aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Cortil. Cortil, der, wie es vielen geht, nicht wusste, was er machen sollte und doch nicht müßig bleiben wollte, denn müßig gehen, wenn man's nicht recht versteht, ist schwerer, als man denken sollte. Cortil ging also vor die Stadt und machte sich etwas zu schaffen. Er ging und schlug im Gehen oft ein Rad. »Oh«, schrie man, »seht den jungen Laffen, der den Verstand verloren hat. Er macht die Hände gar zu Füßen. Ihr Kinder, zischt den Narren aus.« Allein Cortil ließ sich dies alles nicht verdrüßen. Kurz, es gefiel ihm so, er ging vors Tor hinaus. Man mochte, was man wollte sagen, er fuhr doch fort, im Gehen sein Rad zu schlagen. »Der Teufel, seht, das war ein rechtes Rad«, fing endlich einer an zu fluchen. »Ich möchte es doch bald selbst versuchen.« Er sagt es kaum, als er's schon tat. »Nun«, sprach er, »seh ich wohl, wie viel man Vorteil hat. Es ist ganz hübsch um so ein Rad, denn man erspart sich viele Schritte. Der Mann ist nicht so dumm, der es erfunden hat.« Den Tag darauf kam schon der Dritte und tat es nach. Die Zahl vermehrte sich. In kurzem sprach man schon gelinder, man fragte stark nach dem Erfinder und lobt ihn endlich öffentlich. »Nimm alles vor, es sei so toll es will, heiß anfangs närrisch wie Cortil. Dein Beifall ist drum nicht verloren, sei nur beherzt und spare keinen Fleiß. Ein Tor find allemal noch einen größern Toren, der seinen Wert zu schätzen weiß.« Ende von Cortil, aufgenommen von Sonja.